dunkeln Damm fließt die Züge fahren. Hoch die Göttin Fortuna aus deinen frühen Jahren. Du siehst jetzt von zurück, deine Zeit vor den großen Laden. Nimmst deinen Dank das Glück an deine blühende Zeit voll Farben. Vorbei, steig hinein der nächsten Züge. In dir ist noch Raum für Schwärmerei, nicht nur für leidendes Menschgefühl. Fortuna erwartet die Schuld mit deiner Nacht voll von Farbe. Weich ihn auf dein Schutzbeton und vergiss mal deinen Namen. Heute Nacht lebst du das Gegenteil von besiegt am Boden liegen. Du bist doch aus bunter Tau, wie konntest du das nur vergessen? Deine Seele ein schöner Pfau, wie konnte Liebe zu groß sie zu messen? Die Gleise entlang, du taumelst durch dein Leben. Dein Dasein gleicht einem Abgesang von Zeiten, die längst gewesen. Deine Stimme leise und matt, dein Blick, der geht ins Leere. Du findest kaum noch statt, bist wie eine führerlose Galeere. Ich kletter in den Bäumen, ich sah deine wachen Augen. Ich sah dich in den Wiesen träumen, spürte deinen festen Glauben. Diesen Glauben an den eigenen Wert, die Begeisterung für das Leben. Ich weiß nicht, was hat dich so versehrt, was lässt dich nicht mehr lieben. Denk doch mal nicht nur in Grau, Mann, lass deine Hoffnung nicht verweisen. Das Leben erwartet dich schon mit einer Nacht voll von Farben. Weich ihn auf dein Schutzbeton und vergiss mal deine Narren.